Das Meer verstrickte sich in meinen Füßen. Die Wellen kamen bis zu meiner Stimme und tanzten. Es ist wieder Freitag. Und hier beginnt Niemandsland. Übrigens, Vergesslichkeit ist eine Form der Freiheit. Oh, da hast du aber was gesagt. Also ich finde, da müssen wir länger drüber reden. Wie auch immer, es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Auch ich heiße alle Hörerinnen und Hörer recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemandsland. Es ist ein sonniger Nachmittag, ein Sunny Afternoon auf Neudeutsch. Es ist Freitag, der 30. Juli 2010. Und das Wochenende liegt vor uns, ein wunderschönes Wochenende, ich hoffe mit Sonnenschein. Er nennt uns Sonnenschein und dann mit dir im Wald allein. Weiter brauch ich nicht zum glücklich sein, doch er nennt uns Sonnenschein. Wochenend und Sonnenschein und dann mit dir im Wald allein. Weiter brauch ich nicht zum glücklich sein. Wochenend und Sonnenschein. Kein Auto, keine Chaussee und niemand in unserer Nähe. Wochenend und Sonnenschein und dann mit dir im Wald allein. Weiter brauch ich nicht zum glücklich sein, Wochenend und Sonnenschein. Nur 6 Tage sind der Arbeit. Dum, dum, dum, dum, und am 7. Tag sollst du ruhen, sprach der Herrgott. Doch wir haben auch am 7. Tag zu tun, dum, dum, dum, dum, dum, dum, tief im Wald, nur ich und du, der Herrgott hält ein Auge zu, denn er schenkt uns ja zum Glücklichsein, Wochenend und Sonnenschein. Kein Auto, keine Chaussee und niemand in unserer Nähe. Über uns die Lerche zieht, sie singt genau wie wir ein Lied. Alle Vögel stimmen fröhlich ein, Wochenend und Sonnenschein. Hallo, ich bin Alex Brennemühle, ich grüße die ganzen Hörer von Niemandsland. Hola, sóc l'Alex Brennemühle, records a tots els oients de Niemandsland. Petons. Zu Beginn unserer heutigen Sendung einmal die Themen. Alle habt ihr etwas mitgebracht, vielleicht zuerst du, Yolanda. Worüber wirst du heute sprechen im Niemandsland? Ja, vielleicht werde ich ein bisschen über Musik sprechen. Ja. Und auch habe ich, ich glaube, fünf Gedichte mitgebracht, die ich diese Woche geschrieben habe. Hm. Gut, danke. Werner, was ist dein... Ja, ich denke an die Zukunft und deshalb könnte man was sagen zu dem Thema, ob die Aussage stimmt oder nicht. Die Zukunft war früher auch besser. Gut, gute Idee. Und Marcela? Ich hätte was zum Thema Freiheit, aber ja. Freiheit. Welche Freiheit meinst du jetzt? Ja, generell die Freiheit in jedem Einzelnen von uns, aber auch im Generellen. Du hast die Pressefreiheit zum Beispiel vorhin angesprochen. Ja. Darüber könnte man sprechen. Man könnte aber auch ja überhaupt mal so generell über das einzelne Individuum in der Gesellschaft sprechen, so wie weit dieses Individuum frei ist und wie weit nicht. Gute mal Idee. Sehen. Und über die Freiheit... Marlboro zu rauchen, ne? Der Geschmack von Freiheit und Abenteuer. Das ist natürlich jetzt die makaberste Variante, die Freiheit auch sehenden Auges auf den Abgrund zuzurennen, wenn ich das so sagen darf. Die Freiheit überhaupt. Gut. Wir werden sie versuchen zu definieren, zu fassen. Ne? Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erjagen? Ich möchte heute einmal etwas Ungewöhnliches machen. Ich habe eine Liste mir zusammengestellt, gestern Abend, über all die Themen, über die ich nicht berichten möchte. Oder wir nicht. Niemandsland berichtet heute nicht über Nicolas Sarkozys Wutausbruch, als sein Eheweib Carla Bruni während der Dreharbeiten in Paris beschimpft wurde. Wir berichten ebenfalls nicht über Frau Nobuko Kan, die Ehefrau des japanischen Präsidenten, die ihren Ehemann für ungeeignet erklärt, das Land zu lenken. Wir berichten auch nicht über die kubanischen antikastristischen Dissidenten, die hier in Spanien mit so viel Handküssen und Jubelschreien aufgenommen werden. Auch nicht berichten werden wir über Theo Albrecht, den Begründer von Aldi, der im Alter von, ich glaube, 94 Jahren am Mittwoch gestorben ist. Werner, wir berichten auch nicht über deinen Freund, den Betrüger, Pleiteunternehmer und Lügenboss Díaz Ferran, den Chef des spanischen Unternehmerverbandes. Kommentar dazu. Auch werden wir nicht berichten von den Börsenkursen. Wir werden nicht berichten von der Krise in den Anden und dem möglichen Kriegsausbruch zwischen Kolumbien und Venezuela. Wir werden auch nicht berichten über den Bürgermeister von Barcelona, Jordi Hereu, der auf der Popularitätsskala angeblich ziemlich unten liegt. Auch werden wir nicht berichten über die 344 Millionen Euro, die in den Kassen des FC Barcelona fehlen bzw. verschwunden sind. 344 Millionen Euro fehlen in der Bilanz des FC Barcelona. La Porta geht, wo ist das Geld? Auf den Bahamas? Auch werden wir nicht berichten über die 8 toten Babys, die in einem französischen Haus gefunden wurden. Wir werden auch nicht vom weinenden Torero, dem Stierkämpfer Serafin Marin, berichten. Ebenfalls werden wir nicht berichten von Penelope Cruz und den Dreharbeiten zu Piraten der Karibik, vierter Teil. Auch werden wir nicht berichten über Raúl González' Präsentierung bei, beziehungsweise Achtung, in der deutschen Presse heißt immer auf Schalke. Wir werden nicht berichten über Maradona und nicht über den Playboy-Chef Hefner. Hat noch jemand ein Thema, über das er heute nicht berichten will? Yolanda, über welches Thema möchtest du heute nicht berichten? Weiß es nicht. Werner, worüber möchtest du nicht berichten? Über Belén Esteban. Von der möchtest du hier nichts hören? Nein. Ja. Und Dona Sila, gibt es etwas, was du absolut nicht hier sagen möchtest? Sag es jetzt. Nein. Es gibt nichts? Nichts, nee. Gut, dann würde ich sagen, ein bisschen Jazz, die NDR Big Band, Musik von Kurt Weill, zum Einstimmen in diesen ruhigen, warmen, aber nicht allzu schwülen und heißen Freitagnachmittag hier im Zentrum von Barcelona. Eines der Themen, die wir heute besprechen wollen im Niemandsland, ist das Thema die Freiheit. Die Freiheit und ihre Grenzen. Vielleicht aus aktuellem Anlass angesichts der Katastrophe von Duisburg, dieser schrecklichen Love Parade-Katastrophe, wo 21 Menschen zu Tode getrampelt wurden von einer panischen Masse, gibt es folgende kritische Nachricht. Es gibt jede Menge Beschwerden über die Boulevardzeitung Bild. Beim Deutschen Presserat sind mittlerweile mehr als 150 Beschwerden eingegangen, die sich auf die Berichterstattung von Bild und Bild.de im Internet über die Duisburger Love Parade beziehen. Das Selbstkontrollgremium der Zeitungswirtschaft rechnet mit dem Eingang weiterer Proteste. Die vorliegenden richten sich fast ausschließlich gegen publizierte Fotos, auf denen verängstigte Menschen im Gedränge zu sehen waren, oft auch in Nahaufnahme. Die Beschwerdeführer werten das völlig korrekt als unangemessen sensationsheischend, teils auch als Verstoß gegen Menschenwürde und Persönlichkeitsrechte des Betroffenen bzw. der Betroffenen. Ähnliche Protestnoten gegen diese Pietätlosigkeit und Pietätlosigkeiten des Springer Verlags sind auch beim Deutschen Journalistenverband DJV in hoher Zahl eingegangen. Die stellvertretende DJV-Bundesvorsitzende Ulrike Kaiser äußert, Zitat, es gibt publizistische Grundsätze, die eingehalten werden müssen. Dazu zählt, dass die Presse auf eine unangemessen sensationelle Darstellung von Gewalt, Brutalität und Leid verzichtet. Ernsthafte Sanktionen können Presserat und DJV allerdings nicht verhängen. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt mit der sogenannten Pressefreiheit. Ist natürlich auch die Freiheit, darf man zerstückelte, verstümmelte Leichen darstellen? Darf man die auf Seite 1 bringen und dem Publikum zur Schau darbieten und dass ihnen ein Schauer über den Rücken fährt? Ist das legitim? Ist das Freiheit? Wenn ich jetzt Axel Springer wäre oder einer von der Macher der Bildzeitung, würde ich sagen, wir dürfen das nicht nur. Wir müssen es, weil wir sind ja als freie Presse dazu verpflichtet, die Bürger zu informieren. Das ist nur die Realität, so wie sie sich darstellt. Ich denke, es kommt vor allem auch darauf an, so was für eine Intention dahinter steckt. Möchte man mit den geilen Bildern, die man da zu sehen bekommt, jetzt in der Presse einfach nur so viel Zuhörer oder so viel Zuschauer wie möglich gewinnen, damit man einfach profitiert von der Situation, mehr Zeitung verkauft oder mehr Internetleser hat, mehr Internetbesucher hat, oder macht man es wirklich, weil man die Leute informieren möchte und sich als verantwortlich sieht, weil man ja eben nun mal die Presse darstellt und die Presse dafür verantwortlich ist, die Leute zu informieren. Das stellt sich jetzt die Frage, ja? Die Frage ist, wo ist die Grenze? Zum Beispiel, darf jemand dein Foto nehmen oder wenn ein Kind von dir von einem LKW überfahren wird, darf dann ein Reporter kommen und dieses Kind in Großaufnahme, den Körper dieses geschundenen Kindes auf Seite 1 den Leuten praktisch verkaufen? Werner, du hast natürlich die Rolle des Advocatus Diaboli gespielt und hast gesagt, gut, das ist Pressefreiheit, aber wo grenzt die Pressefreiheit und wo grenzt das Recht des Einzelnen an seinem Bild und auch das, was wir Pietät nennen, beziehungsweise Anstand? Das ist die Frage. Ja, es ist komisch auch, weil einerseits gibt es viel Sensationalismus und es gibt solche Bilder, die überall oder jenseits die Grenze der Moralität oder was Respekt ist. Und andererseits gibt es viele Kontrolle über und viele Sorge über was politisch korrekt ist. Wir sind in der Mitte. Viele Sachen sind verboten. Nein, nein, sag das nicht. Das ist politisch sehr inkorrekt. Und einerseits, sie versuchen viele sensationalistische Bilder und Informationen zu veröffentlichen. Und zu verkaufen, ne? Ja, das meinte ich. Verkaufen, ja. Pressefreiheit ist natürlich auch die Freiheit der Leute, das zu sagen, was für sie wichtig und von Interesse ist. Pressefreiheit, hat mal jemand gesagt, ist die Freiheit einiger Reicher, in ihren Zeitungen das schreiben zu lassen, was sie denken. Oder wie ich jetzt heute im Internet entdeckt habe, denn das ist auch ein Zitat über die Freiheit, und also oft auf die Pressefreiheit bezogen, und die sagt, die Presse muss die Freiheit haben, alles zu sagen, damit gewisse Leute nicht die Freiheit haben, alles zu tun. Kann man das ja auch ein bisschen nutzen, ja? Wenn jetzt zum Beispiel die Presse mit solchen Sensationsbildern kommt und die Verantwortlichen einschüchtert. Ich meine, das ist doch auch nicht schlecht, ja. Das wird zwar verkauft man in dem Moment was, aber man schüchtert ja auch ein. Und dann, das sorgt dafür, dass es vielleicht beim nächsten Mal nicht so abläuft. Man weiß, ui, so, noch so eine Aktion und das war's für mich. Glaubst du, dass diese Bilder Empörung auslösen, die dann einen politischen Effekt hätte? Das meinst du? Ich denke schon. Gegen die Verantwortlichen dieser katastrophalen Sicherheitsmaßnahmen, die da nicht getroffen wurden. Die Sicherheit war nicht garantiert, dieses Mammut-Festivals. Ich denke schon, weil ich glaube sowieso, dass Medien gut lenken können. Das soll jetzt nicht heißen, dass, also ist ein bisschen gefährlich natürlich, aber eben weil es so ist, ich denke schon. Medien machen Stimmung, Medien können natürlich die Leute beeinflussen. Denken wir einmal an die Hetzkampagnen, die oft in den Medien veranstaltet werden, gegen bestimmte Leute, gegen bestimmte Themen, gegen bestimmte Sachen, gegen bestimmte nicht gewünschte Politiker, gegen bestimmte Länder, die überfallen werden sollen. Das sind natürlich gigantische Kampagnen, die die Presse macht. Im Moment laufen Kampagnen, es lief eine gewaltige Kampagne hier in Katalonien um diese ganze Stierkampfgeschichte. Das ist natürlich ein tolles Thema, um die Leute von ihren wahren Interessen abzulenken, eben davon, dass sie streiken müssen, um die Ausplünderungspolitik zu stoppen. Aber stattdessen werden sie abgefüttert mit nationaler Identität, mit Nationalismusdebatten und dem eigentlich antispanischen Stierkampfverbot. Ich glaube, dass die meisten Leute ziemliche Heuchler sind. Das ist eine Meinung, die ich sehr oft gehört habe die letzten Tage. Sie müssen natürlich auch alle Tiere, die in den Schlachthöfen abgeschlachtet werden, die transportiert werden zu den Schlachthöfen, die leiden tagelang, stundenlang, die in Viehwaggons quer durch Europa gefahren werden. Das ist eine noch größere Tierquälerei als das, was mit den Stieren passiert. Ja, zu dieser Geschichte, das Schönste wäre natürlich, wenn diese Schreiberlinge und Schmierfinken von der Bild-Zeitung, wenn die selber noch ein Quäntchen Moral hätten und also dann schreiben würden. Ja? Aber das ist halt nicht so. Jetzt, was ist zu tun? Also wogegen man sich aufs Allerschärfste wehren sollte, wären Eingriffe von oben, staatliche Eingriffe, die das reduzieren, was wir unter Pressefreiheit verstehen. Und was wir dann machen können, jeder Einzelne von uns kann das jeden Tag machen, ich mache das auch, ich kaufe jeden Tag keine Bildzeitung zum Beispiel. Ja? Also das wäre unsere Art und Weise zu intervenieren. Also die Freiheit nicht zu kaufen, beziehungsweise die Freiheit zu boykottieren. Klar. Was auch im Moment als Pressefreiheit sehr brisant ist, ist das Thema der Internetseite WikiLeaks. Die haben 92.000 geheime Dokumente der US-Armee aus dem Afghanistan-Krieg ins Netz gestellt und an die Weltöffentlichkeit gegeben, an die Weltpresse, an die New York Times, an den Guardian und an den Spiegel. 92.000 Dokumente über Krieg, kriegerische Operationen, Einsätze, Kriegsverbrechen und auch die Zusammenarbeit der Talibanen mit dem pakistanischen Geheimdienst, offiziell Verbündete der USA. Diese Sachen sind jetzt ans Licht gekommen, ans Licht der Weltöffentlichkeit. Man hat es ja geahnt, aber jetzt gibt es Beweise dafür. Das ist natürlich auch eine Form von Pressefreiheit beziehungsweise Freiheit. Natürlich werden die zuständigen Geheimdienste jetzt alles tun oder zu tun versuchen, um diese Quelle zum Schweigen zu bringen. Mhm. Das dürfte wohl klar sein. Okay. Kommen wir zurück zum Thema Freiheit. Was lässt sich sagen, Nasila, zum Thema Freiheit? Ich habe da so was ganz Schönes. Also ich habe jetzt keine reine Definition. Und ich glaube mal, Freiheit ist auch sowas sehr Subjektives. Jeder fasst es unterschiedlich auf. Jeder hat auch eigene Interessen. Die Schwerpunkte liegen einfach unterschiedlich. Aber ich habe da was über die innere und die äußere Freiheit. Ich kann das ja mal vorlesen. Es geht folgendermaßen. Während die äußere Freiheit eine soziale Größe ist und zum Beispiel rechtliche, soziale und politische Umstände umfasst, beschreibt die innere Freiheit einen Zustand, in dem der Mensch seine eigenen inneren, ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Anlagen nutzt und sich dabei auch von inneren Zwängen wie zum Beispiel Trieben, Erwartungen, Gewohnheiten, Rollenmustern und Konventionen, Moralvorstellungen und so weiter befreit und sich stattdessen durch rationale Wahl ersetzt. Als Schlüssel zur inneren Freiheit werden heute vor allem Erziehung und Bildung verstanden. Ich weiß nicht, wie ihr das sieht, so. Ich hoffe, dass, ob ihr die Meinung teilt. Also, meine Meinung wird eigentlich ziemlich stark so vertreten. Ich vertrete quasi die Meinung. Wie ist das bei euch? Glaubt ihr auch, dass es eine innere und äußere Freiheit gibt? Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass das sehr interessant ist, diese Trennung vorzunehmen. Es gibt Umstände, die lassen einen unfrei sein. Du kannst im Knast sein, im Gefängnis, du kannst in einem Terrorregime leben und kannst dir trotzdem innerlich eine gewisse Freiheit bewahren. Du kannst dir deine moralische Freiheit und die Freiheit der Gedanken bewahren. Ich denke, dass ist eine gute Unterscheidung. Kannst du sie bewahren oder eben vielleicht auch nicht. Also ich fürchte eben, dass sehr oft vorkommt, dass die Verantwortlichen für die äußere Unfreiheit, solange sie das garantiert haben, lassen sie dir ganz gerne deine innere Freiheit. Ja, dann am Ende gehst du dann noch freiwillig in den Tod oder in den Krieg, wenn die es von dir erwarten. Ne? Ah. Sehr. Ja, nee, das ist ein guter Gedanke. Das sind Aspekte, die wir loten das Thema ja in verschiedene Richtungen aus. Ja, ist sowieso, leben wir nicht schon in der totalen Freiheit? Wo du hinguckst, alles ist doch frei, Freiheit, alles und jedes. Ne? Also bis hin zur Marlboro, wie wir vorher gesagt haben. Heute gibt's den Malocher, der wird heute nicht mehr Sklave genannt, sondern ist ein freier Arbeiter. Er kann seine Arbeitskraft verkaufen oder eben auch nicht. Ne? Er entscheidet frei, er ist frei von diesen äußeren Zwängen. Ne? Dann leben wir überhaupt in einer freien Marktwirtschaft. Ne? Eine der Parteien, die hauptsächlich diese Gesellschaft verteidigt in Deutschland, ist die Freie Demokratische Partei. Alle können wir frei unsere Meinung äußern. Der Geheimsender des CIA in Europa hieß früher Radio Free Europe. Ne? Seit 1789 haben wir das in den Ohren, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Du bist frei, du musst nicht zu Hause oder in einem Hotel schlafen. Du bist frei, unter Brücken zu schlafen oder du bist frei, im Eingang von La Caixa hier in Barcelona zu schlafen. Genauso wie jeder Millionär übrigens, der das auch machen kann. Wir sind doch alle brutal frei heutzutage. Das ist natürlich eine sehr interessante Definition. Jeder Millionär hat die Freiheit, unter einer Brücke zu schlafen. Ja, genau. Und sogar die Nazis, ne, haben drüber geschrieben, über das Konzentrationslager Auschwitz, Arbeit macht frei. Ja? Also was wollen wir denn überhaupt? Freier geht's doch gar nicht mehr. Ja, ich würde sagen, dass heute in dieser Gesellschaft gibt es viel mehr Freizeit draußen als innen, weil vielleicht können wir viele Sachen machen und viele Entscheidungen machen, aber wir sind sehr manipuliert von den Medien und von Politikern und von alles. Wir haben viel Information, aber wir sind immer manipuliert. Wir sind immer gesagt, was Mode ist, was gut ist in Gesellschaft, was wir träumen, von was wir träumen sollten. Und ja, wir sind immer manipuliert. Und was sozial und gesellschaftlich korrekt oder richtig ist. Und ja, in dieser Linie innen, wir sind ziemlich begrenzt. Es hat mal jemand gesagt, dass 90% aller unserer Handlungen, all unseres Tuns und Denkens ist manipuliert. Mhm. Höchstens 10% tun wir aus freiem Willen und eigenem freien Antrieb. Mhm. Ob das stimmt, das muss jeder selbst sagen. Ich denke, da ist was dran. Viele Dinge tun wir aus Konformismus, aus Zwang, aus ökonomischem Zwang. Allein morgens aufstehen zu müssen, zur Arbeit gehen zu müssen, das muss man nicht unbedingt als Freiheit definieren, sondern es ist ein Zwang, eine Not. Dieser Planet und dieses Leben ist eben ein Mühsal. Wir müssen im Schweiße unseres Angesichts unser Brot verdienen. Das steht schon in der Bibel. Hast du gesagt mühsam? Ein mühsames Dann Unterfangen. Zitieren Erich. Wir doch gleich den alten Erich Mühsam, der dazu sagt, frei ist der Mensch, welcher freiwillig handelt. Der alles, was er tut, aus der eigenen Einsicht der Notwendigkeit oder Wünschbarkeit seiner Tat verrichtet. Weil er es ist. Ja? Ich weiß nicht. Ja, also in dem Fall spricht er dann über die Freiheit einer einzelnen Person. Ja? Er spricht halt quasi darüber, du als einzelne Person sollst das Recht haben, frei entscheiden zu können. Mit voller Absicht macht er das. Ja, ich weiß, ja gut, das... Einer einzelnen Person. Er sagt, genau, Freiheit, ne? Ist, frei ist der Mensch, der so handelt. Also nicht aus äußeren Zwängen oder weil er der Autorität unterworfen ist, handelt, sondern aus freiwilliger Entscheidung, weil er denkt, das ist richtig, das ist gut. Ne? Und wenn alle so handeln würden, dann wäre es natürlich besser. Ne? Dann hätten wir viele Probleme nicht. Ne? Es geht natürlich auch um das Thema Egoismus, Freiheit und Verantwortung. Ja. Freiheit, auch die Mörder, wir hatten das, glaube ich, letzte Woche mal kurz angedeutet, in Brechts Plagenwagen, der große Zug, der anachronistische Zug, das ist eine Idee von Bertolt Brecht, das ist eine Demo. Da sind die Kräfte der Geschichte unterwegs zu einem anachronistischen Zug. Und da sind natürlich ganz voran gehen die Mörder und fordern die Freiheit, morden zu dürfen. Die Ausbeuter fordern die Freiheit, ausbeuten zu dürfen. Alle kommen und fordern ihre Freiheiten. Und der ganze Zug heißt Freiheit. Die Frage ist natürlich immer wieder, Freiheit wofür und Freiheit wovon? Freiheit von Sklaverei, Freiheit von Ausbeutung, Freiheit für ein menschenwürdiges, anständiges, möglichst sorgenfreies Leben. Ich glaube, das sind Freiheiten, die der Mensch sich immer wieder erobern muss. Die gibt ihm niemand, die muss er sich erkämpfen, erobern. Es gibt vielleicht Epochen, da hat eine Generation etwas geschafft und erreicht. Die nächste Generation kriegt es vielleicht wieder abgenommen oder die übernächste Generation. Auch eine Sache, die Erich Mühsam sagt, ne? Die Freiheit ist nicht etwas, was man dir geben kann oder was man dir schenken kann oder die dir jemand verordnen kann, sondern die muss man sich selber nehmen einfach. Erobern, nehmen und durchsetzen gegen die Interessen einer Klasse, die eben völlig konträre Interessen hat. Für diese Klasse sind deine Freiheiten eine Bedrohung ihrer Privilegien. Das ist eben die Dialektik des sozialen Kampfes. Das ist eine Art von Freiheit, eben die Freiheit, menschenwürdig und sorgenfrei in einer Gesellschaft zu leben, die repressionsfrei ist und in der gleiche Rechte und gleiche Freiheiten für alle existieren. Nicht für den Millionär, dass er unter einer Brücke schlafen kann, das wird er nie tun, höchstens wenn er mal besoffen ist und fällt aus einer Limousine und schläft dann zufällig unter der Brücke ein und sein Butler steht mit der Knarre neben ihm und passt auf, dass ihm niemand die Taschen plündert. Das wäre natürlich eine mögliche Idee, wann ein Millionär mal unter einer Brücke schlafen kann. Aber sonst? Sonst sitzen wir hier bei Niemandsland, einer freien Stimme in einer wenig freien Welt, ne? Und bemühen uns und rackern uns ab, unsere Botschaft der Freiheit in die Welt hinaus zu posaunen. Und seit gestern ist es nun zu Ende. Gestern hat alles aufgehört. Frau Cospedal von der Partido Popular hat gesagt, die Sozialisten haben die Freiheit verboten. Ich habe es gesehen im Fernsehen. Ja, ja, die Freiheit zum Stierkampf gehen zu können. Die hat über den Stierkampf geredet, ja. Freiheit, die Stierkämpfer haben jetzt keine Freiheit mehr, die Stierzüchter haben keine Freiheit mehr, die Leute, die gern zum Stierkampf gehen, sie sind jetzt Sklaven. Ja. Ja. Das ist ja gerade das Schwierige, weil jetzt Ich habe jetzt mal ein bisschen nachgedacht über das, was wir, über worüber wir gerade gesprochen haben. Und ich finde die Idee zwar gut, dass man sagt, so jeder Einzelne soll die Freiheit haben, seinen Wille auszuleben, so das zu tun, was er möchte. Aber auf der anderen Seite denke ich so, wo ist denn dann da die Grenze? Also ich komme da jetzt nicht, also es ist einfach so ein bisschen kompliziert alles. Auf der einen Seite ist es wichtig natürlich, dass man die Wahl hat, frei zu entscheiden. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch Grenzen. Wie du meinst mit den Mördern, die da bei Brecht vorne laufen und sagen, ich will die Freiheit haben zu morden. Oh Gott, das ist ein bisschen schwierig. Den werde ich dann schon aufs Maul hauen. Aber dann in dem Moment nimmst du jemandem die Freiheiten. Dann nimmst du ja wieder jemand anderem die Freiheit. Deswegen ist es ein total, also ist ein Widerspruch in sich. Natürlich versuche ich meinen Feinden die Freiheit zu nehmen. Das werde ich immer tun. Ich komme nochmal auf die Frage zurück. Freiheit wozu? Wofür? Und Freiheit wovon? Einerseits Freiheit von Unterdrückung, Mühsal, Ausbeutung, Misshandlung. Andererseits die Freiheit, ein menschenwürdiges, verantwortungsvolles Leben zu führen. Um das in anständigen und zivilisierten Bahnen zu tun, dafür hat die Gesellschaft auch lange gebraucht, die sogenannte Zivilisation, um Regeln zu finden. Du darfst nicht einfach jemandem was wegnehmen oder seine Freiheit berauben. Hier hat Kant sicher versucht mit seinem kategorischen Imperativ, der gesagt hat, du sollst so handeln, dass das, was du tust oder das, was du machst, das ist, was du von anderen auch erwartest, was sie tun. Beziehungsweise du sollst nichts tun, was du nicht möchtest, dass andere dir auch antun. Das heißt, wenn du jemanden schlägst, was wegnimmst oder misshandelst, dann ist das ganz klar ein Unrecht. Und das dazu darf es keine Freiheit geben. Es darf keine Freiheit geben, Leute zu misshandeln. Leute niederzumachen, zu demütigen, Leuten das Essen wegzunehmen, Leuten das Wasser abzugraben. Diese ganzen Dinge sind unter der Definition Freiheit nicht vereinbar. Das hat nichts mit Freiheit zu tun, sondern das müsste man unter Repression definieren und verbuchen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das sind die Grenzen der Freiheit, oder? Naja, dann gibt es ja theoretisch gar keine wirkliche Freiheit. Ich glaube, Freiheit hat überhaupt gar keine Grenzen. Also, das passt auch wieder nicht. Grenzen und Freiheit, diese beiden Wörter darf man gar nicht vereinen. Die Freiheit ist grenzenlos. Ja, so ungefähr. Deswegen, also, es haut nicht hin. Ich kann das alles, ich verstehe das alles. Ich glaube, ich verstehe euch. Aber ich glaube, dann heißt es wiederum für mich, das gibt keine Freiheit. Interessant. Sagst du das jetzt, um zu provozieren, bist du jetzt in die Position geraten, dass du denkst, die Freiheit existiert nicht? Nee, ich glaube das jetzt wirklich. Ich glaube, die gibt's dann nicht. Ich glaube, die Freiheit gibt's. Und zwar ist die Freiheit immer an eine konkrete gesellschaftliche, historische und persönliche Situation gebunden. Stell dir vor, du bist zu Unrecht im Gefängnis. Denk an die Geschichte des Grafen von Monte Cristo. Der war zu Unrecht im Gefängnis. Er wurde verraten, belogen, verkauft, zum Teil auch von seinen Freunden, und saß zu Unrecht im Gefängnis. Jahrelang auf einer Gefangeneninsel, bis er sich befreien konnte. Dem wurde die Freiheit genommen und er hat sich nachher rächen wollen. Freiheit ist das, wenn dir etwas genommen wird, was dir zusteht, wenn dir die Möglichkeiten geraubt werden, die du eigentlich durch Gesetz und Recht und Naturrecht vielleicht sogar haben musst. Wenn dir das genommen wird, dann bist du deiner Freiheit beraubt. Die Freiheit ist immer das, was da ist, was du brauchst zum Leben und was anderen nicht schadet. Schwer zu definieren. Ja. Ich weiß, es ist ein Problem. Also ich finde sowieso, man verschwendet eigentlich relativ viel Zeit damit, indem man immer wieder versucht, alle möglichen Substantive oder Kategorien zu definieren und so. Freiheit, wenn wir mal das Substantiv hier benutzen wollen, bedeutet auch natürlich für jeden was anderes. Ja, ja, ne? Und für die Banken zum Beispiel, diese Gangstermafia, die dort herrschen in der Finanzwelt, ist Freiheit die Abwesenheit von jeder Kontrolle zum Beispiel. Ja? Jeden Eingriff von Seiten des Staates würden die bezeichnen als Einschnitt in ihre Freiheit. Ja? Und Freiheit für mich ist was ganz anderes. Ne? Ja. Man sollte die Menschen vielleicht in Asyla in Kategorien einteilen, in Kategorien von menschlicher Entwicklung. Menschen, die verantwortlich und human sind und selbstlos und vielleicht sozial denken und Menschen, die egoistisch, inhuman und skrupellos sind und jede mögliche Freiheit ausnutzen werden, um sich Vorteile gegenüber anderen zu verschaffen, andere zu versklaven, auszubeuten und niederzumachen. Und vielleicht sollte man dann auch überlegen, welche Verhältnisse begünstigen das eine und das andere. Es gibt vielleicht gesellschaftliche Verhältnisse, in denen kleine Tyrannen sozusagen herangezüchtet werden. Und da kommen wir jetzt auch zum Thema vielleicht auch Kindererziehung. Wenn man Kindern alles erlaubt, dann werden sie zu kleinen Tyrannen, das ist so. Dann tanzen sie den Leuten, erst anderen und dann den Erwachsenen, später auf der Nase rum. Und werden dann nachher als Chef oder als Arbeitskollege unausstehliche Pedanten und Mobber. Oder Fälle für den Psychologen und den Psychiater. Oder Folter, in einem Folterregime gute Folterer. Ich sehe da gerade das Bild über die Folterer. Das heißt, auch die Folterer könnten ja sagen, es ist ein Dienst an der Freiheit, wenn wir foltern, weil dadurch schützen wir unseren Staat, unsere nationale Sicherheit vor den Feinden unserer Zivilisation. Ich das war das Argument von Bush zum Beispiel, für die Freiheit foltern zu dürfen. Ich habe an der FU studiert, an der Freien Universität. Die wurde natürlich damals gegründet von den Amerikanern und die wollten eben dort das Bollwerk gegen den Kommunismus schaffen, die Freiheit der Welt vom Kommunismus. Klar, es hieß ja alles frei. Freie Universität Berlin, der freie Westen, die freie Stadt, das freie Berlin, eine freie Gesellschaft, freie Bürger auf ihrem freien Weg zur freien Meinungsäußerung. Freie Fahrt für freie Bürger, 180 auf der Autobahn. Ne? Ja, Papi will den Samstag frei, freier Samstag. Gut, vielleicht ein Musikthema. Die Gedanken sind frei. Ein altes deutsches Volkslied, ein Studentenlied. Das hören wir uns jetzt einmal an. Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Jetzt einige Zitate über die Freiheit und ich dachte mir, ich beginne mit diesem hier. Da, wo es zu weit geht, fängt die Freiheit erst an. Werner Fink. Der Glaube an eine größere und bessere Zukunft ist einer der mächtigsten Feinde gegenwärtiger Freiheit. Aldous Huxley. Es gibt keine Menschen, der nicht die Freiheit liebte, aber der Gerechte fordert sie für alle und der Ungerechte nur für sich allein. Byrne. Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Jean-Jacques Rousseau. Der Geist wird erst frei, wenn er aufhört, Halt zu sein. Franz Kafka. Ja, man denkt, schreibt, druckt, spricht, lehrt philosophisch, soweit ist ungefähr alles erlaubt. Nur im Handeln, im sogenannten Leben ist es anders. Da ist immer nur eins erlaubt, alles andere einfach unmöglich. Friedrich Nietzsche. Das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. Perikles. Alles und jedes kann zum Objekt der Begierde werden. Gegenstände des täglichen Lebens, Besitz, Rituale, gute Taten, Wissen und Gedanken. All diese Dinge sind nicht an sich schlecht, sie werden schlecht, das heißt, sie blockieren unsere Selbstverwirklichung, wenn wir uns an sie klammern, wenn sie zu Ketten werden, die unsere Freiheit einschränken. Erich Fromm. Wo Gewalt regiert, gibt es nur zwei Parteien. Die eine schreit öffentlich Ja, die andere knirscht ingrimmig Nein. Wo Freiheit waltet, gibt es tausend Meinungen. Charles Chopp. Ein Volk, das in der Lage ist, alles zu sagen, ist bald in der Lage, alles zu tun. Napoleon I. Es gibt nur eine Kette, die uns gefesselt hält, nämlich die Liebe zum Leben. Wir dürfen sie nicht von uns weisen, aber wir müssen ihren Druck mindern, damit uns unter dem Druck der Umstände nichts zurückhalte und hindere, bereit zu sein, unverzüglich das zu tun, was einmal doch geschehen muss. Seneca. Gestern war ich so wie ihr, jemand, der angesehen war. Heut braucht ihr ein Teufelstier und treibt mich zur Arena. Ihr schraubt mir Hörner in den Kopf, so werde ich zum Vieh. Von euren geilen Fressen tropft der Schaum der Hysterie. Und alle gegen einen, einer gegen alle, alle auf den Beinen und einer in der Falle, alle gegen mich, schlachte mich Torero mit dem Degenstich. Schon zeigst du mir das magische Tuch, schon muss ich dir entgegen. Du drehst dich und wie immer sucht nach meinem Herz dein Degen. Wie dreckig muss es ihnen gehen, dass sie so wie eben ab und zu einen sterben sehen wollen, um zu überleben. Und alle gegen einen, einer gegen alle, alle auf den Beinen und einer in der Falle, alle gegen mich, schlachte mich Torero mit dem Degenstich. Gestern warst du so wie sie, heute singst du mir das Lied vom Tod und morgen früh bist du vielleicht der Stier. Alle gegen einen, Gerhard Gundermann. Schlachte mich, Torero. Die Region Katalonien im Nordosten Spaniens, also hier, wo wir gerade sind, verbietet den Stierkampf. Jawohl, nach einer emotional geführten Debatte entschied das Parlament in Barcelona mehrheitlich gegen den traditionellen Kampf in der Arena. Es ist ein historischer Sieg für Spaniens Tierschützer und eine bittere Niederlage für Traditionsbewusste. Das Parlament von Katalonien hat am Mittwoch dieser Woche, dem 28.07.2010, die Abschaffung des Stierkampfes beschlossen. Damit verschwinden die blutigen Schaukämpfe ab 2012 aus der wohlhabenden Region im Nordosten des spanischen Festlandes, in der 10% der insgesamt 46 Millionen Spanier leben. Es ist das erste Verbot seiner Art auf dem spanischen Festland. Im Regionalparlament von Barcelona fiel die Entscheidung nach einer, wie gesagt, emotional geführten Debatte, in der sich Gegner und Befürworter unversöhnlich gegenüberstanden. Die Befürworter des Stierkampfes, der sogenannten Corrida, forderten bereits dabei, Stiere ja, Freiheit ja. Wir sind wieder beim Thema Freiheit. Die Gegner verlangten ein Ende der Folter in den Arenen. Ein Sprecher der gemäßigten Partei Convergenz und Union, Convergencia y Unión, CiU, ein gewisser Herr Josep Rull, sagte, ein Nein zum Stierkampf zeuge nicht von einer antispanischen Gesinnung, wie Befürworter gerne unterstellten. Er verwies auf das englische Fuchsjagdverbot. Auch damit werde englischen, britischen und schottischen Traditionen keine Absage erteilt. Die Abstimmung schloss schließlich mit 68-55 Stimmen gegen den Stierkampf. 9 Parlamentarier enthielten sich. Mehrere Parteien hatten den Fraktionszwang aufgehoben und ihren Abgeordneten freigestellt, wie sie abstimmten. Die hatten also Abstimmungsfreiheit, Gewissensfreiheit sozusagen. Die letzte noch verbliebene Stierkampfarena hier in Barcelona wird nun geschlossen. Dort fanden ungefähr 15 Kämpfe pro Jahr statt, das ist nicht viel. Die Arena war selten ausverkauft. In ganz Spanien gilt der Stierkampf mit 40.000 Arbeitsplätzen trotzdem als wichtiger Wirtschaftssektor. Als erste Region hatten die Kanarischen Inseln 1991 den Stierkampf verboten. Dagegen hatten andere spanische Regionen wie Madrid oder Valencia den Stierkampf, Zitat, zum schützenswerten Kulturgut erklärt. Von dem Verbot ausgenommen bleiben die Corribus, die bei lokalen Feierlichkeiten in der Ebro-Region veranstaltet werden und die Kritiker ebenfalls für Tierquälerei halten. Dabei werden Stiere und Kühe von einer Menge durch die Dörfer gejagt. In einigen Orten werden brennende Fackeln an den Hörnern der Tiere befestigt. Nach Einschätzung spanischer Zeitungen hätte das Stierkampfverbot keine Mehrheit gefunden, wäre auch diese Tradition in den Antrag aufgenommen worden. Klar, das wollen die Katalanen sich natürlich behalten. Die Zahl der Kämpfe ist in Spanien, in ganz Spanien, in den vergangenen Jahren auf rund 1.000 pro Saison gesunken. Grund dafür sind auch geringere Steuereinnahmen, die örtliche Regierungen dazu veranlassen, die Subventionen für Stierkämpfe in Kleinstädten zu kürzen. Tierschützer hoffen, dass auch andere spanische Regionen nachziehen werden. Soweit erstmal die Informationen zu dem, was passiert ist. Was denkt ihr? Ist das gut so, dass die Stierkämpfe jetzt hier in Katalonien verboten sind? Werner, ja, was denkst du? Verbot ist erstmal natürlich kein schönes Wort, ne? Aber also ich persönlich finde das natürlich schon besser als einfach als die seitherige Situation, ne? Noch schöner wäre es natürlich gewesen, wenn das ganze Phänomen Stierkampf verschwunden wäre, einfach nur deshalb, weil niemand mehr hingeht. Ne? Aber leider gibt es eben auch sehr viele wirtschaftliche Interessen dahinter, so dass das selbst mit wachsender Intelligenz und Sensibilität der Leute nicht von selber aussterben wird, diese Tierschinderei, sondern So die Situation, wie sie ist, muss man wahrscheinlich schon anfangen, das zu verbieten. Und dann hoffen wir mal, dass sich andere auch ermuntern. Bei sich Baleares zum Beispiel könnte der nächste Kandidat sein. Oder Galicien vielleicht, wo es dann auch mal irgendwann eine Mehrheit gibt dafür, dass das so auf diesem Wege vielleicht auszurotten ist. Also ich finde es zum Beispiel doof, weil ich finde, das ist eine Freiheitsberaubung. Und also ich finde es gut, dass man das jetzt verbietet. Also nein, ich finde es gut, dass man sagt, okay, diese Tat, einem Tier zuzusehen, wie es stirbt, das ist einfach unmenschlich oder untierisch. Tierisch. Genau. Tierisch gemein. Tierisch gemein, ja. Die kann ich gut nachvollziehen, aber ich glaube, es zu lösen, indem man ein Verbot aufstellt, das finde ich einfach nicht richtig, weil es gibt ja eben nun mal vielleicht noch 5% hier, die das vielleicht toll finden, und man sollte denen ja schon die Freiheit lassen, entscheiden zu können, ob sie sowas sehen, ob sie in ein Stadion gehen können oder nicht. Was man vielleicht eher machen sollte ist, und ich glaube, das ist das Grundproblem, man sollte schauen, okay, wieso stehen die Leute überhaupt darauf, wieso empfinden diese Menschen es als notwendig, sich sowas ansehen zu müssen, und ich glaube, man müsste einfach so mal die Leute so ein bisschen aufklären, ja, man sollte so Aufklärungskampagnen machen, und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, und einfach mal diesen vielleicht kranken Gedanken, so den es scheinbar gibt in uns Menschen, den erstmal eliminieren. Und wenn wir das geschafft haben, dann brauchen wir auch gar kein Verbot mehr, weil dann automatisch überhaupt gar keiner mehr Lust hat, das sich anzuschauen. Ja, allerdings die Bemühungen, diese Folter für die Tiere abzuschaffen, die gibt's ja schon lange. Also diese Anti-Taurinos, diese Bewegung, Kampagnen. Die gibt's schon ewig lange. Nur eben mit sehr geringem Erfolg. Was sie jetzt eben geschafft haben, ist mindestens so eine Stimmung herzustellen, dass einzelne Abgeordnete angesprochen wurden und sich jetzt deshalb da eine Mehrheit dafür gefunden hat. Also ich finde, dass Tiere sind auch Menschen und man sollte die nicht foltern. Ja, ja klar, ich finde es auch nicht gut. Ich würde sagen, dass wir sollten auch hier denken, dass es viele Identitätsgründe gibt und ja, es gibt weniger Kohärenz, weil das Verbot ist vor Tierkampf, aber es gibt noch Korabos und Toros Ambulats und so weiter. Ja, viel. Und andererseits ist Tierkampf Kultur. Ich finde, dass es keine Kultur ist, weil ja, Blut und Grausamkeit können keine Kultur sein, und viele haben diese Argument. Und ja, dann muss man an Freiheit denken. Wenn das nicht Kultur ist, ja, diese Freiheit zu verboten, ja, ist korrekt. Vielleicht. Also, was dazu kommt, Dedi hat das ja vorher auch gesagt, dass jetzt quasi die PP, also es ist kein Zufall, dass besonders die Partido Popular sich jetzt mächtig aufregt und so, was die halt sehen jetzt dadurch, dass das verboten wird, also mit diesem Hintergrund, da sieht man es mal wieder, die Katalanen, die bedrohen unser nationales Interesse, ja? Die wollen uns unser nationales Identifikationssymbol wegnehmen, das Chaos und die Anarchie stehen vor der Tür, so ungefähr, das ist die Botschaft, was die PP loslässt, und diese Komponente ist natürlich auch wichtig dabei, ne? Umgekehrt gibt es natürlich genauso viele Katalanen, die haben sich über die Geschichte Stierkampf ja oder nein überhaupt noch keine Gedanken gemacht seither. Und jetzt erst beginnen sie sich dafür zu interessieren, denn ist aber scheißegal, dass die Tiere da leiden, sondern jetzt wollen wir es denen in Madrid mal zeigen, ja, besonders nach diesem Motto, nachdem jetzt eben da vor kurzem das Estatut abserviert wurde vom Gerichtshof, vom Verfassungsgericht, und jetzt werden wir mal sehen, ob sich die PP und die Rechte hier getraut, dieses Gesetz auch zu kippen und wieder vor konstitutionell zu gehen. Ich glaube auch, es gibt zwei Lesarten. Einmal die Lesart humanitäre Behandlung von Tieren. Das nehme ich diesen Politikern nicht ab. Denen ist doch egal, ob irgendwo Katzen, Hunde oder sonst welche Tiere gequält werden. Da kümmern die sich nie drum. Die Sache ist ein Politikum. Hm. Denen ist doch egal, ob auf einer Hühnerfarm in Katalonien 700.000 Hühner jeden Tag stundenlang gefoltert werden oder Tiere mit Elektroschocks behandelt werden. Kühe stehen in verfaulten Ställen, kriegen Clenbuterol gespritzt und haben jahrelang ein absolut unglückliches Leben. Das ist diesen Leuten völlig egal. Davon bin ich überzeugt. Ich bin nicht nur davon überzeugt, ich brauche sie nur anzusehen und weiß es. Es ist ein Politikum. Diese ganze Stierkampfgeschichte ist ein absolutes Politikum. Es ist ein Spektakel, wo sie sich vielleicht sogar darauf geeinigt haben, dem Volk dieses Spektakel jetzt im Hochsommer zu bieten, damit die Leute zum Beispiel von der Reforma Laboral abgelenkt werden. Ja. Weil zur gleichen Zeit ist jetzt die Arbeitsmarktreform der Rechten, der Unternehmerverbände, die ist verabschiedet worden, genau gestern, pünktlich mit diesem Stierkampf-Gezänke. Und die Leute reden natürlich vom Stierkampf und reden nicht von der Arbeitsmarktreform. Es ist ein Abbau der Rechte für Arbeitnehmer. Leute können rausgeschmissen werden, werden gekündigt. Entschädigungen werden beschnitten oder weniger oder nur noch lausig bezahlt. Es ist ein Paradies der Unternehmer. Es ist ein Angriff der Unternehmer. Die Gewerkschaften sagen selber, es ist eine Aggression. Es ist ein Ablenkungsmanöver. Es ist Futter für die Massen, damit sie etwas zu hetzen, zu reden und zu tun haben. Das ist bequem. Man kann auf die Katalanen hetzen. Hier sind sie dann gegen die Spanier. Stierkämpfer, das sind alles Themen. Das sind Nebenschauplätze, die eigentlich die politisch Mächtigen nichts kosten. Sie verlagern die Debatten auf diese Schauplätze, damit ja nicht über das Wesentliche gesprochen wird, eben über die Plünderung des Sozialstaats, über die Plünderung der Staaten selber. Jetzt werden die Staatskassen geplündert. Vorher wurden nur die Ersparnisse der Arbeitnehmer geplündert. Jetzt geht's an die Staatskassen. Das ist das große Thema, was besprochen werden sollte und vielleicht der Stierkampf nicht. Also einer dieser Punkte, da der jetzt bei dieser sogenannten Arbeitsmarktreform kommen wird, ist, dass der sogenannte Despido Objetivo, also soll heißen, die Firma kann also rechtmäßig und legal Leute entlassen, wenn sie seither die Firma demonstrieren musste, dass sie Verluste gemacht hat, muss sie in Zukunft nur noch dartun, dass Verluste zu erwarten sind. Also das ist einer der Punkte, der da jetzt durchkommt. Ne? Und darüber könnten wir jetzt den Sommer lang nachdenken, wenn wir im Urlaub am Strand liegen, wie sich das auswirken wird, dieser Punkt. Oder wir haben natürlich andere Möglichkeiten. Wir können uns über die Stierkampffrage aufregen oder wir kaufen uns den Playboy an und gucken uns da die Liste der erotischsten Autos an. Der Porsche Panamera, der Ferrari California, der Mercedes E63 AMG mit 525 PS. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich abzulenken von den wichtigen Fragen. We'll be right back. Rätsel deines Nachbarn ist ein edles Tier und zerkratzt dir ganz behutsam einen Fuß und wartet auf eine Strafe, das schenkst du dir, weil es schön war. Der Himmel ist gekleidet in ein fröhliches Grau und schüttet Wasser in dein Bier und wartet, dass du austrinkst, das gönnst du dir, weil es schön war. Wir sehen, wie du lächelst und wir hören, wie du singst und wir wundern uns, dass es dich gibt. Und alles, was du sagst und alles, was du siehst und alles, was du liebst, das ist alles nicht mehr wahr. Durch dein Gehirn, die grölen noch das Lied der letzten Nacht. Die haben jeden Unsinn mitgemacht, weil es schön war. Wir sehen, wie du lächelst und wir hören, wie du singst und wir wundern uns, dass es dich gibt. Alles, was du sagst und alles, was du siehst und alles, was du liebst, das ist alles nicht mehr wahr. Zwölf Jahre Niemandsland. Zwölf Jahre eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Niemandsland. Schau nicht in den Spiegel, du siehst furchtbar aus. Und am Ende findest du das auch noch gut. Und vergiss die alten Pläne, da wird nichts draus, weil es schön war. Wir sehen, wie du lächelst und wir hören, wie du singst und wir wundern uns, dass es dich gibt. Und alles, was du sagst, und alles, was du siehst, und alles, was du liebst, das ist alles nicht mehr wahr. Das ist alles nicht mehr wahr. Das ist alles nicht mehr wahr. Die Katastrophen und vermischten Meldungen vom heutigen Freitag, den 30. Juli 2010. Peking. Noch immer kämpfen chinesische Fischer mit primitivsten Mitteln gegen die Ölpest im Nordosten des Landes. Vor zwei Wochen flossen nach der Explosion einer Ölleitung 1500 Tonnen Rohöl in den Hafen der Stadt Dalian und von da aus ins Meer. Greenpeace berichtet, dass ca. 90 Kilometer Küste verseucht sind und dass die Behörden noch keinen Katastrophenplan vorgelegt bzw. in die Tat umgesetzt haben. Belgrad. Im NATO-Protektorat Kosovo, einem korrupten künstlichen Zwergstaat, der aus der Restmasse Ex-Jugoslawiens erschaffen wurde, scheint der EG mittlerweile der Geduldsfaden zu reißen, was die herrschende institutionalisierte Kleptokratie betrifft. Der sogenannte Gouverneur der sogenannten Zentralbank, ein Herr Hashim Rexhai, wurde am Freitag vergangener Woche festgenommen. Der feine Herr gilt als Geldwäscher, Steuerflüchtling und Kapitalhinterzieher. Die Operation stand unter dem Kommando der Europäischen Mission im Kosovo. Duisburg, 21 Tote und über 500 Verletzte sind die schreckliche Bilanz einer Massenpanik bzw. eines katastrophalen Sicherheitskonzeptes auf dem Gelände der sogenannten Love Parade in Duisburg, einer gigantischen Techno-Musikparty, die jedes Jahr weit über 1 Million Teilnehmer anlockt. Unter den von der panischen Menge zertrampelten Toten befinden sich auch zwei junge Katalaninnen. Die sogenannte Love Parade wurde zum ersten Mal 1989 im letzten Jahr des Mauer-Berlins abgehalten. Ein paar hundert Leute zogen tanzend zu den wummernden Beats der Technomusik auf einem Lastwagen durch ein paar Berliner Straßen. 10 Jahre später repräsentierte die Love Parade bereits eine neue Jugendkultur im mauerlosen Berlin. 1,5 Millionen Partyfreunde, Raver genannt, zogen in einem endlosen Zug über die achtspurige Straße des 17. Juni in der neuen Bundeshauptstadt. Vermassung, Drogenexzesse und ein zunehmendes Müllproblem entzweiten die Veranstalter der Love Parade und die Stadt Berlin, was Mitte der 2000er Jahre zum Bruch führte. In Berlin gab es keine Erlaubnis mehr für den Big Rave, die große Elektronikparty unter freiem Himmel. Die Veranstalter wichen ins Ruhrgebiet aus. Duisburg und die Paniktragödie vom vergangenen Wochenende bedeuten allerdings offensichtlich das aus für weitere Love Parades. In Zukunft wird dieses Ereignis so wahrscheinlich nie mehr stattfinden. Wie konnte es zu der verheerenden Massenpanik kommen, fragen sich die fassungslosen Angehörigen der Opfer. Politiker und Polizei weisen jede Verantwortung von sich. Auch der Veranstalter lehnt jede Schuld ab. Anders die vielen Augenzeugen vor Ort. Übereinstimmend kritisieren viele, dass es nur einen Ausgang bzw. Eingang auf das Konzertgelände gab und der führte ausgerechnet durch einen für diese Massen engen Tunnel. Washington. Der Chef des Ölgiganten BP, Tony Hayward, verantwortlich für die größte Ölpest in der Geschichte der USA, trat am Dienstag endlich auf Druck Washingtons von seinem Posten zurück. Hayward hatte nach dem Unglück auf der Ölplattform eine Politik des Vertuschens, des Herunterspielens und der Manipulation der Öffentlichkeit begonnen, die nach und nach wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrach. Auch steht Hayward für ein kriminelles Sicherheitskonzept bei den Tiefseebohrungen und für den Fusch beim Schließen des Bohrlochs, aus dem seit über 3 Monaten das Rohöl tonnenweise ins Meer vor der US-Küste sprudelt. Der Katastrophenmann Hayward soll ca. 12 Millionen Pfund Abfindung erhalten, das sind gut 14 Millionen Euro, wenn er am 1. Oktober seinen Posten verlässt. Verkehrte Welt. Anstatt dem Umweltverbrecher alles Vermögen zu entziehen und ihm einen Strafprozess wegen Umweltverbrechens zu machen, wird er belohnt. Goldener Handschlag für den Dreckmanager. Hat dann in einer Pressekonferenz im Gespräch mit Journalisten dazu gesagt, wo dann also feststand, er muss gehen und kriegt dafür eine riesen Millionenabfindung, hat er noch gesagt, das Leben ist nicht fair. Nicht fair den vielen 10.000 Menschen, die vom Fischfang leben. Washington, Julian Assange, Begründer der Internetplattform WikiLeaks, hat letzte Woche 92.000 brisante Geheimdokumente der US-Armee zum Afghanistan-Krieg ins Internet gestellt bzw. an die Presse gegeben. The New York Times, The Guardian und der Spiegel erhielten Kopien der Dokumente. Darin werden Kriegseinsätze und Kriegsverbrechen der US-Truppen aus der Sicht der Täter bzw. Militärangehörigen geschildert. Dazu werden wir vielleicht gleich noch etwas mehr berichten. Es braucht nicht erwähnt zu werden, dass Mr. Assange ab jetzt sehr gefährlich lebt. Berlin-Duisburg, noch einmal das Thema Love Parade-Katastrophe. Laut Pressemeldungen wurde ein Polizeichef kurz vor der Genehmigung der umstrittenen Love Parade seines Amtes enthoben, weil er das Sicherheitskonzept der Stadt abgelehnt hatte. Auch eine Angestellte der Stadt Duisburg, die sich geweigert hatte, an die Genehmigung für die Love Parade zu stempeln, wurde entlassen. Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt inzwischen wegen Totschlags und Verletzung der Aufsichtspflicht. Ein paar weitere Meldungen der Woche vom 26. bis zum 30. Juli 2010. Zwei im Sudan entführte deutsche Entwicklungshelfer sind nach einem Monat Gefangenschaft am Dienstag freigelassen worden. Belgrad bzw. das serbische Parlament verabschiedete eine Resolution, nach der die sogenannte Unabhängigkeit des NATO-Protektorats Kosovo, der ehemaligen serbischen Provinz, niemals anerkannt werden wird. Barcelona. Ab 2012, wie vorhin auch breit ausgeführt, dürfen in der autonomen Region Katalonien keine Stierkämpfe mehr ausgetragen werden. Dies beschloss das katalanische Regionalparlament am Mittwoch mit 68 Stimmen für das Verbot gegenüber 55 Stimmen, die das Verbot ablehnten. Seit Tagen fanden überall in der Stadt sowohl Demonstrationen gegen als auch für den Erhalt des Stierkampfes statt. Tierquälerei, ein unwürdiges Schauspiel, so heißt es auf der einen Seite. Kunst, eine alte spanische Tradition, rufen die Gegner des Verbots. Ungewöhnlich groß war das Interesse der internationalen Presse und Medien zu dem Thema Toros. Assoziiert man doch automatisch den Stierkampf mit blutiger spanischer Folklore, von der das moderne, unspanische Katalonien sich nun endgültig distanziert. Gerade erst sind es ja nur 3 Wochen her, dass über 1 Million Katalanen gegen die Aufhebung des Autonomiestatuts durch den obersten spanischen Gerichtshof protestierten. Und gerade mal 3 Wochen auch ist es her, dass Spanish Barça, die spanische Nationalmannschaft, die Fußball-WM 2010 gewann mit den Kräften des FC Barca, dies allerdings, wie gesagt, mit Hilfe von 7 katalanischen Spielern. Spain is different, hieß es zynisch während der Franco-Diktatur. Catalonia is different too, bemühen sich die Katalonen zu beweisen. Ein Berg, ein Wald, ein Tal und die See. Und ich sage zu mir selbst, was habe ich für eine wundervolle Welt. Wenn ich Freiheit sage, dann meine ich damit die Freiheit des Einzelnen, seine Gedanken zu lenken und sein eigenes Leben so leben zu dürfen, wie er zu denken und zu leben wünscht. Das sagt John F. Kennedy. Das ist, wie auch ich die Freiheit verstehe. Nur, das möchte ich noch einmal sagen, ich glaube, das ist so als Abschluss. Ich glaube, dass man diese Form von Freiheit aber nie erreichen kann, weil wir eben nun mal alle, wir sind alle ein Bestandteil einer Gesellschaft. Und es ist eben nun mal so, dass in einer Gesellschaft Konvention und Moral vorgegeben werden. Und es ist auch leider so, dass eine Gesellschaft ohne Moral überhaupt nicht existieren kann. Und wir wissen, gibt es verschiedene Morale. Es gibt verschiedene Länder mit ihren Gesellschaften, ihrem Verständnis von Moral. Moral ist veränderbar und Moral kann leider nicht alle zufriedenstellen. Deswegen wird es immer welche geben, die sich in einer Gesellschaft befinden, in einer Gesellschaft leben, mit dessen Moral sie nicht zurechtkommen. Und diese Menschen, wenn sich diese Menschen zum Beispiel mal wagen und sagen, ich vertrete nicht diese Moral und ich möchte anders leben und sich diese Freiheit nehmen, dann wird, und so sagt es dieser Gino Cervi aus Italien, ein Filmschauspieler, so wird es meist als eine Frechheit empfunden. Und weil das so ist, und jetzt komme ich zurück auf Friedrich Nietzsche, sage ich, das ist mein letztes, das Letzte, was ich sage. Ja, man denkt, schreibt, druckt, spricht, lehrt philosophisch, soweit ist ungefähr alles erlaubt. Nur im Handeln, im sogenannten Leben, ist es anders. Da ist immer nur eins erlaubt und alles andere einfach unmöglich. Da sind Tiere, Elefanten, Antilopen, Löwen, da sind verschiedene Menschen, Ameisenhaufen und eine Blockhütte. Und ich sage zu mir selbst, Helge, guten Tag. Und die Wolken am Himmel, sie leuchten nur allein für mich. Und der Mond, bitte zieht nicht vorbei. Manchmal kommt mein Freund aus Las Vegas, der Buddy Casino, mich besuchen. Wir sitzen im Wohnzimmer, gucken mit Ferngläsern auf die Fensterbank und essen Kuchen. Doch draußen hinterm Zaun, da steht der Peter, den lassen wir nicht rein, der will bestimmt nur wieder klauen. Ja, Äpfel klauen aus meinem Garten, das scheint den Herrn zu gefallen. Nehmen von dem, was ihnen nicht gehört, und ich sage zu mir selbst, was habe ich für eine wundervolle Welt. Jo, das war Helge Schneider. Helge, was für eine wundervolle Welt. Eine Hommage natürlich, wenn ein Künstler einem anderen Künstler nachmacht oder ihm seine Ideen klaut, dann spricht man immer von einer Hommage an. Es war eine Hommage an den großen Jazz-Posaunisten und Sänger Louis Armstrong. Und dann am Ende in die Röhre schaut, in jeder Stadt sollte man mal stehen. Wir sind also voll jetzt beim Thema Musik. Yolanda, du hast uns heute hier schön eine MP3-Sammlung mitgebracht. Fantastisch. Da lese ich Annette Louisanne, Bye Bye und Sean Lee, Into the Wind, Björn Jason Lind, Sissel. Keine Ahnung, was ist das? Er ist schwedisch und ich glaube, diese Album ist von 1973 Richtig, oder 1975. Ja. Es ist Jazz, instrumental, ja, sehr schön. Gut, werden wir reinhören, nicht jetzt im Programm, ich muss das vorhören. Dann haben wir Johanna Zeul, ein Album, Album Nummer 1. Ja, eine Liedermacherin aus Deutschland. Die, ja, diese Album ist, wurde im Jahr 2007 veröffentlicht. Und ja, sie schreibt ihre Lieder und ja, sie ist der Tochter eines Liedermachers. Aha. Ich suche jetzt die Infos über sie, weil... Gut, lass ihr ruhig Zeit. Ich erinnere mich an manche Sachen, aber nicht alle hier habe ich. Sie ist die Tochter des Liedermachers Thomas Felder. Aha. Und ja, sie, dieses Mädchen, die im, im Jahr 1981 geboren wurde, macht Konzerte seit 1996. Und ja, sie hat mit manchen Bands gespielt und ja. Gut, ich habe hier das Album geöffnet. Ich habe es aufgeklappt auf dem Bildschirm. Da ist ein Lied, das heißt Hund, ein anderes Raubtier. Ja, ich habe nicht alle Lieder gehört, aber ja, ich kenne welche. Hören wir einfach mal in das Lied Hund rein. Mal ja, gucken. Warum nicht? Und dann haben wir einen Eindruck, wie diese Dame singt oder danach. Hund. Ja, ich bin beeindruckt. Mir hat das Lied sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Nasila und Werner. Ihr kanntet die Sängerin ja auch noch nicht. Das stimmt. Wo die geboren wurde, 1981 in Filderstadt, da hat es die Stadt Filderstadt noch nicht mal gegeben. Das gibt es erst, wo dann später Wohnlanden und noch was anderes zusammengelegt wurde. Aha. Also für mich ist das Vorkriegszeit, Nachkriegszeit her. Aber, aber ich finde es ganz nett, ja, doch. Der. Schön, ja, schöne Lyrik, schöne lyrische Bilder, die sie da singt. Die Stimme ist auch sehr ansprechend. Und Die musikalische Begleitung ist doch sehr liedermacherisch gewählt. Was gibt's noch zu sagen zu der Dame Johanna Zeul, Yolanda? Ich habe nicht so viele Infos gefunden, weil ja, sie hat nur diese CD. Ja. Und wie hast du die gefunden, die CD? Wie kommst du auf diese Sängerin? Ja, immer zufällig. Ich lese Infos auf eine Webseite und dann springe ich zu einer anderen Webseite und am Ende bin ich in eine Webseite, die ich gar nicht kenne, und dort gibt es etwas Interessantes. Ja. Du machst also Entdeckungen. Ja, ja. Fantastisch. Hören wir uns noch ein ganzes Lied von ihr an und danach haben wir 4 neue Gedichte von Yolanda, also von dir. Gut. Ich schlage vor, wir hören noch ein Thema ganz. Vielleicht gucken wir mal. Schlaf ohne Traum, Fieber, Schwimm nicht zu weit. Raubtier ist noch ein anderes tierisches Raubtier. Mal sehen, was sie zum Thema Raubtier sagt. Gut. Johanna Zeul von ihrem Album Nummer 1, Raubtier. Erscheinung im heutigen Niemandsland vom 30. Juli 2010, Frau Johanna Zeul, entdeckt und dargeboten von Frau Yolanda Garcia. Kommen wir jetzt zum Thema Lyrik. 4 neue Gedichte hat Yolanda uns heute mitgebracht. Das Gedicht beginnt. Ja. 23. Juli. Was ist unterwegs? Ziehen die Wolken entlang des Flusses. Ziehen ziemlich langsam, als ob sie bald schlafen wollten. Die Ruhe des Flusses singt uns ein paar Lieder über das Schweigen. Alles unterwegs. Wir, die dünnen Menschen aus Luft, sind aber dort geblieben, wo alles zieht, wo alles sich bewegt, läuft, geht, fährt. Wir bleiben sprachlos mit singenden Seelen. Stille, alles unterwegs. Wir warten und sich vergrößern. Plötzlich könnten unsere Seelen auch unterwegs sein. Juli 2010. Rückkehr. An einem runden Strand begann alles. An einem runden Strand und hellen Strand war alles vorbei. Das Meer verstrickte sich in meinen Füßen. Die Wellen kamen bis zu meiner Stimme und tanzten. Stimme hinter den Wellen, Welle hinter meinen Stimmen. Meine Kraft kehrt sich um und guckt mich an. Lächelt, was für weiße Zähne. Juli 2010. Blaue Rutschbahnen. Ich habe gerade bemerkt, dass meine Augen voll mit Federn sind. Meine Augen sind noch leichter geworden. Alles, was ich sehe, fliegt geschickt und erleichtert. Bild nach Bild, Bewegung nach Bewegung. Nichts ist wahr und nichts ist Lüge. Alles Lüge, alles Wahrheit. Schreie und Lachen von spielenden Kindern in meinem Haar. Tage mit hellem Himmel. Zeit der blauen Rutschbahnen. Wo ich noch spielen kann. Wo wir alle kleiner bleiben. Kleiner und freier. Das blaue Metall macht unsere verkleinerten und durchsichtigen Körper leichter. Taschensterne. Am 30. Juli 2010. Als ich meine Schuhe vergaß, kam der Regen. Regenbogen nach jedem Schritt. Jeder helle Morgen nach der Regenzeit ohne Schuhe sind meine Hände silber gefärbt, Sterne in meinen Taschen. Zu laut ist das Morgenlicht. Barfuße Menschen bringen immer Sterne mit. Yolanda Garcia, 4 Gedichte. Ihr hört Niemandsland, ihr hört eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Das war ein Lied der Gruppe Nylon. Kulturveranstaltungen. Vielleicht sollten wir den Hörern nicht vorenthalten, dass heute erstmal unsere letzte Sendung dieser Art ist. Bis September ist das unsere letzte Live-Sendung. Den ganzen August über wird Niemandsland aus der Dose senden, aus der Konserve. Ich werde zu Hause ein paar Sendungen vorbereiten. Die werden wir in den Computer speisen. Ich verspreche euch, es wird unterhaltsam, gut und tolle Musik, tolle Mucke wird es geben. Aber wie gesagt, heute erstmal unsere letzte Live-Sendung in diesem Sommer. Barcelona. Für den August wird sich niemand langweilen müssen. Hier in der Stadt 470 Konzerte wird es im August hier in Barcelona geben. 470 Konzerte im Rahmen eines Festivals. Und ihr braucht keine Angst zu haben, dass die Stadt sich in eine Kulturwüste verwandelt, sondern es wird wirklich sehr unterhaltsam zugehen. Ich erzähle mal kurz, was es da alles gibt. Und zwar haben die meisten Konzerthallen Theater Seele ja Pause. Wegen Ferien geschlossen, aber die Rettung ist da. Die Rettung naht für alle Kulturfans. Das Mas y Mas Festival hat am gestrigen Donnerstag begonnen im Auditori mit der Sängerin Rukia Traoré aus Mali, Afrobeat-Musik. Das Angebot ist breit gefächert. Da gibt es Klassik, Flamenco, Pop, Jazz, Elektronik, Funk, Rhythm and Blues, Gospel, Hip-Hop. Für jeden Geschmack ist also etwas dabei. 289 Musiker werden im Rahmen des Festivals Mas y Mas auftreten hier in Barcelona. Den ganzen August über. 90% von ihnen sind aus Katalonien, sind Katalanen oder Katalaninnen oder in Katalonien angesiedelte Künstler. Veranstaltungsorte sind La Pedrera für die Klassik, der Palau de la Música für Stilmischungen. Der Jazzclub Jamboree hier an der Plaza Real sorgt für das richtige Jazzgefühl. El Tablao Tarantos hat Flamenco auf dem Programm. Tanzrhythmen wird es im Club Lustigas geben. Und für Elektronik-Musiksüchtige hat das Moog die Tore geöffnet. Ein anspruchsvolles Programm also, das die Veranstalter selbst als das bisher umfangreichste und auch das ehrgeizigste bezeichnen. Als Neuheit wird es in diesem Sommer in den heißen Nächten, hier in den heißen, schwülen Barcelona-Nächten, im Konzertsaal des Palau de la Música etwas Besonderes geben. Und zwar die 30-Minuten-Konzerte mit 3 Konzerten pro Abend. Dabei wird es Jazz, Fado, Flamenco und Liedermacher sowie Klassik geben. Just take 5, do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do, just take 5, take 5. Ja, ein Klassiker, Dave Brubeck, diesmal nicht von Dave Brubeck gespielt, sondern von Helge Schneider. Take 5, nimm die 5. Über das ungewöhnliche 30-Minuten-Format heißt es vom Veranstalter und Direktor des Festivals, Herrn Joan Mas, Zitat, sehr angemessenes Format für Leute mit wenig Zeit. Leckerbissen. Am 14. August im Jamboree, Chad Baker. Nur noch 10 Minuten. Wer mehr Informationen möchte, unter www.massimas.com/festival2010 www.massimas.com/festival2010. Mass Information. Mehr Informationen. Gleich, jetzt, pass auf, gleich kommt. Eine Komposition von, raten Sie mal, von Beethoven. Jetzt pass auf, gleich, jeden Moment. Jetzt wieder, pass auf. Gut, du. Das reicht mir erstmal. Jetzt möchte ich erstmal ein schönes Lied singen, ja, aber dazu möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar hier in Köln lebte vor ungefähr 50.000 Jahren ein kleiner Mann, der ist nach Amerika ausgewandert. Da ist er verstorben. 50.000 Jahre später ist heute. Und wir denken zurück an das 19. Jahrhundert, fin de siècle. Ich weiß nicht, ob jemand Französisch kann. Das heißt, so ungefähr so viel wie jeden Tag besoffen. Und in diesem Melodram spielt auch Peter, die Hauptfigur von seinem eigenen Stück, es heißt Peter. Es gehört aber nicht hierhin, es ist Philosophie. Jetzt Klartext. Es war einmal ein kleiner Mann, ungefähr so groß und genauso breit, genauso dick. Und dieser kleine Mann musste bis zum Lebensende immer das Spiel spielen für seine Freundinnen und Freunde. Stehe ich oder liege ich auf dem Rücken oder auf der Seite oder auf dem Bauch? Ich spreche von Louis Armstrong, einem ganz tollen Musiker, Musikant. Er hat Trompete gespielt und gesungen mit einem Frosch im Hals. Dadurch ist er nicht nur berühmt geworden, sondern auch durch sein lustiges Taschentuch. Und so wie ich. Nur seins ist weiß, meins ist rot. Und das ist der einzige Unterschied. Louis und ich waren gute Freunde. Er hat meine Gitarre geschenkt und zusammen sind wir vom Zehner gesprungen. Es gibt so viele Geschichten, die in meinem neuen Buch auch vorkommen, dass demnächst auf dem Markt Samstagmorgens auf dem Markt zu kaufen ist. Louis hat so schön Musik gemacht, er ist dann gestorben und seine Witwe, die wir gut kennen, und zwar wir haben Verbindung zu ihr aufgenommen, sie soll demnächst Peters Vermögen verwalten. Es wird nicht mehr lange dauern. Seine Witwe hat zu mir gesagt, Helge, warum singst du das Lied nicht mal in Deutsch, was er nachts, jede Nacht als Geist immer im Radio singen muss, auf der Autobahn. Ja, so schön ist die Welt. Wir wollen natürlich dieses Sommerprogramm hier im Niemandsland mit gutem Feeling ausklingen lassen heute, an diesem heißen 30. Juli. So schön ist die Welt. Und wir wollen einen Blick in die Zukunft wagen. Das will Werner tun. Werner, wenn du an die Zukunft denkst, wenn du in die Zukunft schaust, was siehst du? Wen siehst du? Siehst du eine gute Welt, eine schöne Welt? Je weiter wir versuchen zu schauen, umso schwieriger wird es natürlich. Deshalb versuche ich jetzt erstmal in die nähere Zukunft zu schauen. Und da präsentiert sich ja der Sommer. Ja? Also ab heute quasi ist es vorbei mit Arbeit und Stress und Hektik. Ne? Jetzt beginnen die Ferien. Der Urlaub, wir haben Zeit, nicht nur um unter anderem auch natürlich auf Festivals zu gehen. Wir haben ja, Zeit auch, würde ich vorschlagen, einfach mal zum Nachdenken, in aller Ruhe nachzudenken. Und worüber jetzt, da gibt es natürlich auch wieder viele Möglichkeiten. Aber wie wir jetzt wissen, wir haben ja die Freiheit. Wir sind ja frei zu entscheiden, worüber wollen wir nachdenken. Ne? Also als Mann zum Beispiel kannst du drüber nachdenken, ob du zu den 86% der Männer gehörst, die statt das Wochenende mit einer explosiven Blondine zu verbringen, die es stattdessen vorziehen würden, 2 Tage lang einen Ferrari zu fahren. Das hat man jetzt festgestellt in einer Umfrage der Zeitschrift Men's Car. Also kannst du jetzt als Mann überlegen, gehörst du zu diesen 86% oder nicht? Oder andere Möglichkeit wäre, du denkst nach, gehörst du zu den inzwischen schon über 20% Arbeitslosen in Spanien, obwohl da brauchst du vielleicht nicht länger drüber nachzudenken, das weißt du, aber könnte es dich treffen zum Beispiel, ne? Darüber könnte man nachdenken. Oder du bist krank und musst operiert werden und nun stehst du schon 2 Jahre auf der Warteliste und bist immer noch nicht dran. Und in dem Zusammenhang auch eine Information zu der Arbeitsmarktreform, dass in Zukunft soll es erleichtert werden, dass Arbeitnehmer, die zu oft krank sind, entlassen werden. Also darüber könntest du nachdenken, wie sich das auswirkt über zu deiner bevorstehenden Operation. Oder du denkst drüber nach, wie jetzt die Bunte berichtet, lässt sich Liliana, das ist die Ex von Lothar Matthäus, lässt sich jetzt die Brüste operieren oder nicht? Ne, man kann über alles nachdenken. Oder genauso über die Vergangenheit kann man auch nachdenken. Also Bild hat jetzt neue Enthüllung zu der Frage, die uns alle schon seit mehr als 10 Jahren beschäftigt. Als Angela Jolie 1999 nackt vor der Kamera stand, stand sie da unter Drogen? Wir können aber auch über die Zukunft nachdenken. In der Zukunft sollen die Leistungen an die Arbeitslosen reduziert werden, um Anreize zu schaffen, sich noch intensiver auf Beschäftigungssuche zu begeben. Zapatero hat gerade gestern wieder bestätigt, dass der rigide und restriktive Sparkurs des Staates auch 2011 unvermindert weitergeht. Ne? Das wäre ein Blick in die Zukunft. Oder du kannst bei der Zeitschrift Forbes dir die Liste angucken, der Autos, die du im Jahr 2020 fahren kannst. Die gibt's jetzt schon. Du kannst jetzt also überlegen, wo ist meine Zukunft? Fahre ich da einen Porsche 918 Spyder dann? Der hat zwar nur 500 PS, aber trotzdem beschleunigt er von 0 auf 100 Stundenkilometer in nur 3,2 Sekunden. Also wie wir sehen, ist es schwierig, ja, über welche Geschichten wir nachdenken, darüber zu befinden, was ist wichtig oder was ist nicht wichtig für uns. Aber vielleicht einfach mal ein Buchtipp für den Sommer. Einfach mal unverbindlich durchlesen, dann das hilft einem vielleicht auch auf die Sprünge, um zu verstehen, was wichtiger und was vielleicht weniger wichtig ist. Ein Buch, das wir schon öfter hier zitiert haben, aber ich will es einfach nochmal sagen. Titel: Die verblödete Republik, Autor Thomas Wieczorek, bei Knauer ist es erschienen, vor jetzt etwas über einem Jahr als Ferienlektüre. und ich weiß, du denkst an mich. Schaust nach oben zu den Sternen und dann weinst du hoffentlich. Die Nacht, sie speit, ich flieg allein im Raumschiff Richtung Unendlichkeit. Flieg durch den Raum und durch die Zeit in eine neue Wirklichkeit. Ich weiß, du denkst an mich. Schaust nach oben zu den Sternen und dann weinst du hoffentlich. Unsere Sendung neigt sich gnadenlos ihrem Ende zu. Die Kollegen vom italienischen Programm Sebaldone, die scharren auf dem Flur schon mit den Hufen. Wir hören da Rufe und Schreie auf den Platz runter, ciao Bella, und gleich geht's los. Was macht ihr eigentlich in den Ferien, Yolanda? Welche Pläne hast du für den Sommer? Ich habe wenige Pläne, aber im Mitte August werde ich mit meinem Vater meine Großmütter besuchen, weil letztes Jahr konnte ich sie nicht besuchen. Aha. Ja. Und wo lebt deine Großmutter? In einem kleinen Dorf in Salamanca. Nasila, was wirst du im Sommer machen? Ich werde Besuch bekommen von meiner Tante aus Amerika zum Wochenende. Hey. Ja. Sie heißt immer, tengo un tio in Amerika. Du hast eine Tante in Amerika. Hat die Geld? Ist die reich? Hat die Dollars? Die ist so super amerikanisch, die arbeitet zu viel. Jetzt habe ich 3 Jobs. Aha. Das ist voll stimmt. Und ist trotzdem arm. Hat kein Zeit, das Geld American auszugeben. Ja, doch, hat sich jetzt ein Haus gekauft. Ah ja. Muss jetzt deswegen halt Hypotheken so viel arbeiten. Aufgenommen. Richtig, ja. So läuft es ab. So halt super amerikanische Einstellung. Naja, dann kommt eine Freundin mich besuchen, eventuell sogar 2. Und am Ende August fahre ich dann nach Tarragona. Top. Es gibt da, ja, mein Mitbewohner hat mich eingeladen zu sich nach Hause. Fahre ich da mal hin. So, das war's. Werner und du, was hast du für Pläne? Ja, so ein bisschen rumreisen schon, aber wir wissen ja, warum denn in die Ferne schweifen, sie das Gute liegt so nah, also so ein bisschen Costa Brava, dann noch ein bisschen Soria und dann Deutschland, ja oder nein, das ist noch nicht so klar, das werden wir dann schon sehen, vielleicht auch noch ein paar Tage. Gut. Dann sagen wir Tschüss, Adeo, Adios, bis nach dem Sommer, bis zum September. Die erste Sendung wird sehr wahrscheinlich am 4. September sein, das ist der Freitag. Erster Freitag im September, da werden wir uns hoffentlich alle hier wieder treffen. Vorher werden wir uns natürlich verständigen. Wir sagen Tschüss, Adeo. Und auf Wiederhören. Nee. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiederschauen. Ja, warte, ich hatte dein Mikro nicht auf, Yolanda, du musst nochmal sagen. Man hat auch schönes Wochenende. Jo, Agur, haltet die Ohren steif, bis, ja, für alle, die im Internet uns hören natürlich, bis nächste Woche. Morgen geht's hier weiter, das heutige Programm wird morgen wiederholt, von 10 bis 12 Uhr, immer vorausgesetzt, unser Computer streikt nicht. Jo, Agur, haltet die Ohren steif. So, wir kommen zum romantischen Teil des Abends. Das ist das Stück, wo früher wirklich so die Wunderkerzendichte am höchsten war. Wunderkerzen, Feuerzeuge, alles, was gebrannt hat. Mittlerweile werden eher Handys hochgehalten, weil einer zu Hause bei den Kindern oder bei den Enkeln bleibt. Yo. Ja. liebe dir, sitz ich am Fenster und höre, was ich abspielt von der Tür. Wer sich auch heute, wenn ich sick, denn er zieht für mich nicht auf und mir mein Leben für nach X, ob immer für gut, wie straf. Du kannst so bringen, Karte leer. Dein Sujet muss es sein. Wenn es so spät, der Typ ist fertig, der Typ, der kriegst du wirklich nicht mehr hin. Im Rücken zur Wand, Spaß ist, und jede Nacht voll, morgens, wie besser Verstand, Hass ist, total von der Hand, brauch ich ein schlimmste Wort, als mir, wie du mich endlich registriert. Entsetzlich klar und war das jetzt oder nie mit uns zwei passiert. Wenn ich euch nervös, als ich die alles gesagt, hektisch und trotzdem erlös, und du mich mit Rekursilat. Und ich fühl mich interessiert, weil der Stuss aus mir kommt, weil der Laber. Weil die Chance so plötzlich kam. Du kannst zaubern, wie die Mann die Karte legt. Hör ihn zu, muss ich sehen. Zu wirklich zaubern kann.